Kapitel 2. Mein Vater ist mutig. Die fremden Männer sind im Haus. Meine Mutter arbeitet im Garten. Ich lasse meine Geschwister allein im Wald spielen und gehe zum Haus. Keiner sieht mich. Am Fenster bleibe ich stehen und höre, was die Männer sagen. Gestern, sagt Werner, da hat Wilhelm einen Mann gerettet. Das stimmt doch, Wilhelm. Ja, antwortet mein Vater. Ich selbst war nicht dort, spricht Werner weiter. Aber man hat es mir erzählt. Nun sag schon, was ist passiert? Der Großvater will alles wissen. Werner erzählt. Ihr wisst doch, da am Seeufer, wo seit ein paar Tagen die Männer arbeiten. Wer arbeitet da? Na, Uli, der Fischer, Johann, der Jäger und Ludwig, der Bauer. Und da, es ist windig, Sie wissen, da kommt ein Sturm auf, Sie müssen schneller arbeiten. Und in dem Moment kommt ein Mann angelaufen. Er hat Angst. Hilfe, bitte helft mir, ruft er und sieht immer wieder zum Wald. Auch die drei Bauern sehen zum Wald hinüber. Aber es ist nichts zu sehen. Was ist denn los? Fragt der Fischer. Sie müssen gleich kommen, Sie suchen mich, antwortet der Mann. Wer? Die Soldaten, sagt er und sieht wieder zum Wald hinüber. Wenn Sie mich sehen, dann bin ich ein toter Mann. Warum? Was wollen Sie denn von dir? Fragt der Jäger. Sie suchen mich, weil... Er spricht nicht weiter. Helft mir bitte, dann erzähle ich euch alles. Das ist doch Blut da auf deiner Jacke, sagt der Bauer. Ja, ja, das ist... Es ist nicht mein Blut. Das ist... Ich habe einen Mann getötet. Wen denn? Den Burgherrn. Oh Gott, den Burgherrn, ruft der Jäger. Er ist in mein Haus gekommen. Ich war nicht da. Meiner Frau hat er gesagt, er will baden. Und sie hat das Badewasser heiß gemacht. Und dann hat er zu ihr gesagt, komm. Und sie hat geschrien und immer lauter geschrien. Ich habe sie gehört und bin nach Hause gelaufen. Und da steht der Mann in meinem Haus und hält meine Frau in den Armen. Da habe ich die Axt genommen und... Der Burgherr ist tot, versteht ihr? Er liegt in seinem Blut bei mir zu Hause auf dem Boden. Jetzt wisst ihr alles. Helft mir bitte, schnell. Du weißt, das geht nicht, antwortet der Jäger. Nein, das geht nicht, meint auch der Fischer. Wenn wir dir helfen, sind wir tote Leute. Er sieht auf den See hinaus. Auf den See hinaus kannst du auch nicht, da kommt ein Sturm auf. In diesem Moment kommt Wilhelm vorbei. Er ist auf dem Weg nach Hause. Eine Woche lang ist er in den Bergen gewesen und hat gejagt. Er grüßt die Männer. Der Fremde bittet jetzt ihn, hilf mir! Du bist doch stark und mutig, ich bitte dich, ich... Wer bist du denn? Will Wilhelm wissen. Ich heiße Baumgarten, antwortet der Fremde. Den Burgherrn hat er getötet, erklärt ihm der Fischer. Sie suchen ihn schon. Wenn du dem hilfst, bekommst du Probleme, das weißt du doch. Ja, aber wir müssen doch etwas tun, sagt Wilhelm. Dann bist du ein toter Mann, sagt Johann, der Jäger. Und da kommt ein Sturm auf, sagt Ludwig, der Bauer. Wilhelm hört nicht auf sie. Komm mit, sagt er zu Baumgarten. Sie steigen ins Boot. Wilhelm rudert so schnell er kann. Schon sehen sie das Ufer nicht mehr. Sie sehen nur noch Wasser. Links und rechts, oben und unten. Der Sturm ist da. Vom Ufer hören sie jetzt die Soldaten rufen. Wilhelms starke Arme bringen das Boot sicher durch den Sturm ans andere Ufer. Er rettet Baumgarten. Einer der fremden Männer spricht Wilhelm direkt an. Du hast Mut. Das wissen jetzt alle. Wir brauchen Männer wie dich. Mach bei uns mit. Wilhelm Tell sieht ihn an. Wer bist du? Fragt er. Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Melchtal ist mein Name. Man sucht mich, denn ich habe mich gegen den Tyrannen gewehrt. Und der Tyrann ist zu mir nach Hause gekommen, um mich zu suchen. Aber ich war nicht da. Er hat meinen Vater gefragt. Doch der wusste von nichts und konnte nicht antworten. Weißt du, was er dann getan hat? Melchtal hält die Hände vor die Augen. Weint er? Das Augenlicht hat er ihm genommen. Der Tyrann hat meinen Vater geblendet. So geht es nicht weiter, ruft der Großvater. Wir müssen uns wehren. Wilhelm sagt nichts. In den nächsten Tagen treffen wir uns alle im Wald. Alle sollen kommen. Zusammen können wir uns gegen den Tyrannen wehren. Komm doch mit, Wilhelm, sagt Werner. Niemand schießt so gut mit der Armbrust wie du. In allen vier Kantonen nicht. Ja, wir müssen etwas tun, sagt auch der Großvater. Endlich antwortet mein Vater. Ich habe Frau und Kinder. Ich kann nicht mitkommen. Und dann Politik und große Worte. Das ist nichts für mich. Ihr kennt mich doch. Werner und die beiden Fremden sehen ihn traurig an. Aber da sagt mein Vater noch etwas. Wenn ihr mich braucht, bin ich da. Das verspreche ich euch. Dann kämpfe ich auf eurer Seite. Die Männer kommen aus dem Haus. Ich laufe schnell zu meinen Geschwistern zurück. Werner und die zwei Fremden gehen fort. Mein Vater bleibt in der Tür stehen. Er sieht nachdenklich aus. Ich möchte gern mit ihm sprechen, aber er will das sicher nicht. Er denkt, ich bin noch ein Kind und verstehe nichts von diesen Dingen. Ich verstehe sie sehr gut.